Kindern, die arm sind, fehlt Geld. Das weiß in Wirklichkeit sogar die SPD, die immer mal wieder über eine Kindergrundsicherung diskutiert, also ein Einkommen, das Kindern unabhängig von ihren Eltern gezahlt werden könnte. Denn alle steuerlichen Entlastungen, der Kinderfreibetrag, das Ehegattensplitting, kommen gerade den Menschen am meisten zugute, die sowieso schon das meiste Geld haben. Wenn diese angestrebte Grundsicherung allerdings für die Kinder von Arbeitslosen wieder über das Jobcenter abgerechnet und mit den Regelleistungen der Kinder verrechnet würde, würde sich für die Kinder von Arbeitslosen erneut nichts ändern. In Arbeiterfamilien, daran erinnere ich mich aus den Gesprächen in den Wohnungen meiner Freundinnen, lernen Kinder früh, dass Arbeit das Leben bestimmt. Wir können dieses Jahr nicht wegfahren, Mama bekommt keinen Urlaub mehr. In Hartz-IV-Familien gibt es keinen Urlaub. Die Knappheit bestimmt das Leben. Wer mit Hartz-IV aufwächst, der lernt, dass es nicht um materielle Dinge geht. Nicht etwa, weil Besitz nicht gottgefällig wäre oder es irgendjemanden jucken würde, wenn doch, sondern weil materielle Wünsche bei den Eltern traurige, überforderte Blicke auslösen. Zugunsten des familiären Friedens gewöhnen Kinder sich also Wünsche ab.